Die Betrachtung, welche den Gegenstand dieser ersten Frage macht, ist nicht etwa eine müßige Spitzfindigkeit, sondern von so entschiedenem praktischem Gewicht, dass sie jedes Mal vorkommt, wenn ein auf das Äußerste gerichteter Plan vorliegt, und sie ist es, welche die Ausführung solcher Pläne am häufigsten verhindert. Die zweite Betrachtung ist ebenso notwendig, denn man führt den Krieg nicht mit einem abstrakten Gegner, sondern mit einem wirklichen, den man immer im Auge haben muss. Und gewiss hat dem kühnen Bonaparte dieser Gesichtspunkt nicht gefehlt, das heißt nicht gefehlt das Vertrauen, welches er in den Schrecken setzte, die er seinem Schwerte voranging. Dasselbe Vertrauen führte ihn im Jahre 1812 nach Moskau. Hier hat es ihn im Stich gelassen. Der Schrecken hatte sich in den gigantischen Kämpfen schon etwas abgenutzt. Im Jahre 1797 war er allerdings noch neu und das Geheimnis von der Stärke eines bis aufs Äußerste gerichteten Widerstandes noch unerfunden. Aber nichtsdestoweniger würde ihn auch im Jahre 1797 seine Kühnheit zu einem negativen Resultat geführt haben, wenn er nicht, wie gesagt, im Vorgefühl davon den mäßigen Frieden von Campo Formio als Ausweg gewählt hätte. Wir müssen diese Betrachtung hier abbrechen, sie wird hinreichen, um als Beispiel den weiten Umfang, die Mannigfaltigkeit und die Schwierigkeit zu zeigen, welche eine kritische Betrachtung bekommen kann, wenn man bis zu den letzten Zwecken hinaufsteigt. Das heißt, wenn man von Maßregeln großer und entscheidender Art spricht, die notwendig bis so weit hinaufreichen müssen. Es wird daraus hervorgehen, dass außer der theoretischen Einsicht in den Gegenstand das natürliche Talent auch einen großen Einfluss auf den Wert einer kritischen Betrachtung haben muss, denn von diesem wird es hauptsächlich abhängen, das Licht in den Zusammenhang der Dinge zu tragen und von den zahlreichen Verknüpfungen der Begebenheiten die wesentlichen zu unterscheiden. Aber das Talent wird noch auf eine andere Art in Anspruch genommen. Die kritische Betrachtung ist nicht bloß eine Prüfung der wirklich angewendeten Mittel, sondern aller möglichen, die also erst angegeben, das heißt erfunden werden müssen, und man kann ja überhaupt nie ein Mittel tadeln, wenn man nicht ein anderes als das Bessere anzugeben weiß. Wie klein nun auch die Zahl der möglichen Kombinationen in den meisten Fällen sein mag, so ist doch nicht zu leugnen, dass das Aufstellen der Nichtgebrauchten keine bloße Analyse vorhandener Dinge, sondern eine selbsttätige Schöpfung ist, welche sich nicht vorschreiben lässt, sondern von der Fruchtbarkeit des Geistes abhängt. Wir sind weit entfernt, das Feld großer Genialität zu suchen, wo sich alles auf sehr wenige, praktisch mögliche und sehr einfache Kombinationen zurückführen lässt. Wir finden es unbeschreiblich lächerlich, das Umgehen einer Stellung der Erfindung wegen wie einen Zug großer Genialität zu betrachten, wie so oft vorgekommen ist, aber nichtsdestoweniger ist dieser Akt schöpferischer Selbsttätigkeit notwendig, und der Wert kritischer Betrachtung wird durch ihn wesentlich mitbestimmt. Als Bonaparte am 30. Juli 1796 den Entschluss fasste, die Belagerung von Mantua aufzuheben, um den vorrückenden Wurmser entgegenzugehen und mit vereinter Kraft seine durch den Gardasee und die Minzio getrennten Kolonnen einzeln zu schlagen, erschien dies als der sicherste Weg zu glänzenden Siegen. Diese Siege sind wirklich erfolgt und haben sich bei den späteren Ersatzversuchen mit demselben Mittel noch glänzender wiederholt. Man hört darüber nur eine Stimme, die der ungeteilten Bewunderung. Gleichwohl konnte Bonaparte am 30. Juli diesen Weg nicht einschlagen, ohne den Gedanken an die Belagerung Mantuas ganz aufzugeben, weil es unmöglich war, den Belagerungstrein zu trennen und ein zweiter in diesem Feldzuge nicht zu beschaffen war. In der Tat verwandelte sich die Belagerung in eine bloße Einschließung und der Platz, der bei fortgesetzter Belagerung in den ersten 8 Tagen gefallen sein würde, widerstand trotz aller Siege Bonapartes im freien Felde noch 6 Monate. Die Kritik hat dies als ein ganz unvermeidliches Übel angesehen, weil sie keinen besseren Weg des Widerstandes anzugeben wusste. Der Widerstand gegen einen anrückenden Ersatz innerhalb einer Zirkumvallationslinie war so in Verruf und Verachtung gekommen, dass dieses Mittel dem Auge ganz entrückt war. Gleichwohl hatte es zur Zeit Ludwigs des 14. so sehr oft seinen Zweck erfüllt, dass es nur eine Modeansicht zu nennen ist, wenn es keinem Menschen einfiel, dass es 100 Jahre später wenigstens mit in die Betrachtung kommen könnte. Hätte man diese Möglichkeit gestattet, so würde die nähere Untersuchung der Verhältnisse ergeben haben, dass 40.000 Mann der besten Infanterie von der Welt welche Bonaparte in einer Zirkumvallationslinie vor Mantua aufstellen konnte, bei einer starken Verschanzung die 50.000 Österreicher, welche Wurmser zum Endsatz anführte, so wenig zu fürchten hatten, dass diese schwerlich auch nur einen Versuch zum Angriff ihrer Linien gemacht haben würden. Wir wollen uns hier auf keinen näheren Beweis dieser Behauptung einlassen, wir glauben aber genug gesagt zu haben, um diesen Mittel das Recht der Mitbewerbung zu verschaffen. Ob Bonaparte im Handeln selbst an dieses Mittel gedacht hat, wollen wir nicht entscheiden. In seinen Memoiren und den übrigen gedruckten Quellen findet sich davon keine Spur. Die ganze spätere Kritik hat nicht daran gedacht, weil der Blick sich von dieser Maßregel ganz entwöhnt hatte. Das Verdienst, an dieses Mittel zu erinnern, ist nicht groß, denn man braucht sich nur von der Anmaßung einer Modeansicht loszumachen, um darauf zu kommen. Aber es ist doch notwendig, dass man darauf komme, um es in die Betrachtung zu ziehen und mit dem Mittel, welches Bonaparte anwendete, zu vergleichen. Wie das Resultat dieser Vergleichung auch ausfallen möge, die Kritik darf sie nicht versäumen. Als Bonaparte im Februar 1814 von der Blücherschen Armee, nachdem er sie in den Gefechten von Etoges, Champaubert, Montmirail und so weiter besiegt hatte, abließ, um sich wieder gegen Schwarzenberg zu wenden und dessen Korps bei Montereau und Mormont schlug, war jedermann voll Bewunderung, weil Bonaparte gerade in diesem Hin- und Herwerfen seiner Hauptmacht einen glänzenden Gebrauch von dem Fehler machte, welcher in dem getrennten Vorgehen der Verbündeten lag. Wenn ihn diese glänzenden Schläge nach allen Seiten hin nicht gerettet haben, so meint man, war es wenigstens nicht seine Schuld. Niemand hat bis jetzt die Frage getan, was der Erfolg gewesen sein würde, wenn er sich nicht von Blücher wieder gegen Schwarzenberg gewendet, sondern seine Stöße ferner gegen Blücher gerichtet und diesen bis an den Rhein verfolgt hätte. Wir halten uns überzeugt, dass ein gänzlicher Umschwung des Feldzuges eingetreten und die große Armee, statt nach Paris zu gehen, über den Rhein zurückgekehrt wäre. Wir verlangen nicht, dass man diese Überzeugung mit uns teile, aber dass die Kritik diese Alternative mit zur Sprache bringen musste, wird kein Sachverständiger bezweifeln, sobald sie einmal genannt ist. Hier lag das zur Vergleichung zu stellende Mittel auch viel näher als im vorigen Fall. Gleichwohl ist es versäumt worden, weil man mit einer einseitigen Richtung blind verfolgte, weil man einer einseitigen Richtung blind folgte und keine Unbefangenheit hatte. Aus der Notwendigkeit, für ein missgebilligtes Mittel das Bessere anzugeben, ist die Art von Kritik entstanden, die fast allein gebraucht wird, nämlich sich mit der bloßen Angabe des vermeintlichen besseren Verfahrens zu begnügen und den eigentlichen Beweis schuldig zu bleiben. Die Folge ist, dass nicht jedermann überzeugt wird, dass andere es ebenso machen und dass dann Streit entsteht, der ohne allen Anhalt für das Raisonnement ist. Die ganze Kriegsliteratur strotzt von diesen Dingen. Der Beweis, den wir fordern, ist überall nötig, wo der Vorzug des vorgeschlagenen Mittels nicht so evident ist, dass er keinen Zweifel zulässt, und er besteht darin, dass jedes der beiden Mittel seine Eigentümlichkeit nach untersucht und mit dem Zweck verglichen werde. Hat man die Sache so auf einfache Wahrheiten zurückgeführt, so muss der Streit endlich aufhören, oder er führt wenigstens zu neuen Resultaten, während bei der anderen Art das Pro et Contra sich immer rein verzehrt. Wollen wir uns zum Beispiel nicht damit begnügen und in dem von uns zuletzt aufgestellten Fall beweisen, dass das unablässige Verfolgen Blüchers besser gewesen wäre als das Umkehren gegen Schwarzenberg, so würden wir uns auf folgende einfache Wahrheiten stützen. Erstens, im Allgemeinen ist es vorteilhafter, die Stöße in einer Richtung fortzusetzen, als die Kraft hin und her zu werfen, weil dieses Hin- und Herwerfen Zeitverlust mit sich bringt und weil da, wo die moralische Kraft schon durch die bedeutenden Verluste geschwächt ist, neue Erfolge leichter zu erhalten sind. Man also auf diese Weise nicht einen Teil des erhaltenen Übergewichts unbenutzt lässt. Zweitens, weil Blücher, obgleich schwächer als Schwarzenberg, doch wegen seines Unternehmungsgeistes der bedeutendere war. Dass in ihm also mehr der Schwerpunkt lag, der das Übrige in seiner Richtung mit fortreißt. Drittens, weil die Verluste, die Blücher erlitten hatte, einer Niederlage gleich zu achten und dadurch ein solches Übergewicht Bonapartes über ihn entstanden war, dass der Rückzug bis an den Rhein kaum zweifelhaft sein konnte, weil sich auf dieser Linie keine namhaften Verstärkungen befanden. Viertens, weil kein anderer möglicher Erfolg sich so furchtbar ausgenommen, sich der Fantasie in einer solchen Riesengestalt gezeigt haben würde, Dies aber bei einem unentschlossenen, zaghaften Armeekommando, wie das Schwarzenbergsche notorisch war, als eine große Hauptsache angesehen werden musste. Was der Kronprinz von Württemberg bei Montereau, der Graf Wittgenstein bei Montmartre eingebüßt, das musste der Fürst Schwarzenberg ziemlich genau kennen. Was hingegen Blücher auf seiner ganz abgesonderten und getrennten Linie von der Marne bis an den Rhein für Unglücksfälle erlebt hatte, würde ihm nur durch die Schneelawine des Gerüchts zugekommen sein. Die verzweiflungsvolle Richtung, welche Bonaparte Ende März auf Vitry nahm, um zu versuchen, was eine angedrohte strategische Umgehung für eine Wirkung auf die Verbündeten hervorbringen würde, war offenbar auf das Prinzip des Schreckens gegründet, aber unter ganz anderen Umständen, nachdem er bei Laon und Arcis gescheitert war und Blücher sich mit 100.000 Mann bei Schwarzenberg befand. Es wird freilich Leute geben, die durch diese Gründe nicht überzeugt werden, aber sie werden uns wenigstens nicht erwidern können, indem Bonaparte durch sein Nachdringen gegen den Rhein die Basis Schwarzenbergs bedrohte, bedrohte Schwarzenberg Paris, also die Basis Bonapartes. Weil wir durch unsere Gründe oben beweisen wollten, dass Schwarzenberg nicht daran gedacht haben würde, auf Paris zu marschieren. In dem von uns berührten Beispiel aus dem Feldzug von 1796 würden wir sagen, Bonaparte sah den Weg, welchen er einschlug, als den sichersten an, die Österreicher zu schlagen. Wäre er das auch gewesen, so war doch der Zweck, welcher dadurch erreicht wurde, ein leerer Waffenruhm, der auf den Fall von Mantua kaum einen merklichen Einfluss haben konnte. Der Weg, welchen wir einschlagen, war in unseren Augen viel sicherer, um den Entsatz zu verhindern. Aber wenn wir auch in dem Sinn des französischen Feldherrn ihn nicht dafür betrachten, sondern die Sicherheit des Erfolges als geringer ansehen wollten, so würde die Frage darauf zurückgeführt sein, dass in dem Falle ein mehr wahrscheinlicher, aber fast unbrauchbarer, also sehr geringer, in dem anderen ein nicht ganz wahrscheinlicher, aber viel größerer Erfolg in die Waagschale zu legen war. Stellt man die Sache auf diese Weise, so hätte die Kühnheit sich für die zweite Lösung erklären müssen, was, die Sache oberflächlich betrachtet, gerade umgekehrt war. Bonaparte hatte gewiss nicht die weniger kühne Absicht und es ist nicht zu bezweifeln, dass er sich die Natur des Falles nicht bis zu dem Grade deutlich gemacht und die Folgen so übersehen hat, wie wir sie aus der Erfahrung kennengelernt haben. Dass die Kritik sich bei der Betrachtung der Mittel oft auf die Kriegsgeschichte berufen muss, ist natürlich. Denn in der Kriegskunst ist die Erfahrung mehr wert als alle philosophische Wahrheit. Aber dieser geschichtliche Beweis hat freilich seine eigenen Bedingungen, deren wir in einem besonderen Kapitel erwähnen werden. Und leider sind diese Bedingungen so selten erfüllt, dass die historische Bezugnahme meistens nur dazu beiträgt, die Verwirrung der Begriffe noch größer zu machen. Jetzt haben wir noch einen wichtigen Gegenstand zu betrachten, nämlich inwieweit es der Kritik gestattet oder selbst zur Pflicht gemacht ist, bei der Beurteilung eines einzelnen Falles von ihrer besseren Übersicht der Dinge und also auch von dem, was der Erfolg bewiesen hat, Gebrauch zu machen oder wann und wo sie genötigt ist, von diesen Dingen zu abstrahieren, um sich ganz genau in die Lage des Handelnden zu versetzen. Wenn die Kritik Lob und Tadel über den Handelnden aussprechen will, so muss sie allerdings suchen, sich genau in seinen Standpunkt zu versetzen, das heißt, alles zusammenzustellen, was er gewusst und was sein Handeln motiviert hat, dagegen von allem absehen, was der Handelnde nicht wissen konnte oder nicht wusste, also vor allen Dingen auch vom Erfolg. Allein das ist nur ein Ziel, nach dem man streben, was man aber nie ganz erreichen kann, denn niemals liegt der Stand der Dinge, von welchem eine Begebenheit ausgeht, genau so vor dem Auge der Kritik, wie er vor dem Auge des Handelnden lag. Eine Menge kleiner Umstände, die auf den Entschluss Einfluss haben konnten, sind verloren gegangen und manches subjektive Motiv ist nie zur Sprache gekommen. Die letzteren lernt man nur aus den Memoiren der Handelnden oder ihnen sehr vertraute Personen kennen und in solchen Memoiren werden die Dinge oft in einer sehr breiten Manier behandelt, auch wohl absichtlich nicht aufrichtig erzählt. Es muss also der Kritik immer vieles abgehen, was dem Handelnden gegenwärtig war. Von der anderen Seite ist es noch schwerer, dass sie von dem absehe, was sie zu viel weiß. Leicht ist dies nur in Beziehung auf alle zufälligen, das heißt in den Verhältnissen selbst nicht begründeten Umstände, die sich eingemischt haben, sehr schwer aber, uns nie vollkommen zu erreichen von allen wesentlichen Dingen. Sprechen wir zuerst von dem Erfolg. Ist er nicht aus zufälligen Dingen hervorgegangen, so ist es fast unmöglich, dass seine Kenntnis nicht auf die Beurteilung der Dinge Einfluss habe, aus denen er hervorgegangen. Denn wir sehen ja diese Dinge in seinem Licht und lernen sie zum Teil durch ihn erst ganz kennen und würdigen. Die Kriegsgeschichte ist mit allen ihren Entscheidungen für die Kritik selbst eine Quelle der Belehrung. Und es ist ja natürlich, dass sie die Dinge mit eben dem Lichte beleuchte, was ihr aus der Betrachtung des Ganzen geworden ist. Müsste sie also in manchen Fällen die Absicht haben, durchaus davon abzusehen, so würde ihr das doch nie vollkommen gelingen. Aber so verhält es sich nicht bloß mit dem Erfolg, also mit dem, was erst später eintritt, sondern auch mit dem schon Vorhandenen, also den Datis, welche das Handeln bestimmen. Die Kritik wird daran in den meisten Fällen mehr haben als der Handelnde. Nur sollte man glauben, es sei leicht, davon ganz abzusehen, und doch ist es nicht so. Die Kenntnis der vorhergegangenen und gleichzeitigen Umstände beruht nämlich nicht bloß auf bestimmten Nachrichten, sondern auf einer großen Zahl von Vermutungen oder Voraussetzungen. Ja, es ist von den Nachrichten über nicht ganz zufällige Dinge fast keine, der nicht schon eine Voraussetzung oder Vermutung vorausgegangen wäre und wodurch eine gewisse Nachricht, wenn sie ausbleibt, vertreten wird. Nun ist es begreiflich, dass die spätere Kritik, welche alle vorhergegangenen und gleichzeitigen Umstände faktisch kennt, dadurch nicht bestochen werden sollte, wenn sie sich fragt, was sie in dem Augenblick des Handelns von den nicht bekannten Umständen für wahrscheinlich gehalten haben würde. Wir behaupten, dass hier eine vollkommene Abstraktion ebenso unmöglich ist wie bei dem Erfolg, und zwar aus denselben Gründen. Wenn also die Kritik über einen einzelnen Akt des Handelns Lob oder Tadel aussprechen will, so wird es ihr immer nur bis auf einen gewissen Punkt gelingen, sich in die Stellung des Handelnden zu versetzen. In sehr vielen Fällen wird sie es bis auf einen für das praktische Bedürfnis genügenden Grad können, in manchen Fällen aber durchaus nicht, und das muss man nicht aus den Augen verlieren. Aber es ist weder notwendig noch wünschenswert, dass die Kritik sich ganz mit dem Handelnden identifiziere. Im Kriege, wie überhaupt im kunstfertigen Handeln, wird eine ausgebildete, natürliche Anlage gefordert, die man seine Virtuosität nennt. Diese kann groß und klein sein. In dem ersten Falle kann sie leicht die des Kritikers übersteigen, denn welcher Kritiker wollte behaupten, die Virtuosität eines Friedrich oder Bonaparte zu besitzen? Soll also die Kritik sich nicht jedes Ausspruchs über ein großes Talent enthalten, so muss es ihr gestattet sein, von dem Vorteile ihres größeren Horizontes Gebrauch zu machen. Die Kritik kann also einem großen Feldherrn die Lösung seiner Aufgabe nicht mit denselben Details wie ein Rechenexempel nachrechnen, sondern sie muss, was in der höheren Tätigkeit seines Genies gegründet war, erst durch den Erfolg, durch das sichere Zutreffen der Erscheinungen bewundernd anerkennen und den wesentlichen Zusammenhang, den der Blick des Genies ahnte, erst faktisch kennenlernen. Aber für jede, auch die kleinste Virtuosität ist es nötig, dass die Kritik sich auf einem höheren Standpunkt befinde, damit sie, reich an objektiven Entscheidungsgründen, so wenig subjektiv als möglich sei und ein beschränkter Geist des Kritikers sich nicht selbst zum Maßstabe mache. Diese höhere Stellung der Kritik, dieses Lob und der Tadel nach einer völligen Einsicht der Sache, hat doch an sich nichts, was unser Gefühl verletzt, sondern bekommt es erst dann, wenn der Kritiker sich persönlich hervordrängt und in einem Ton spricht, als wäre alle die Weisheit, die ihm durch die vollkommene Einsicht der Begebenheit gekommen ist, sein eigentümliches Talent. So grob dieser Betrug ist, so spielt ihn die Eitelkeit doch leicht. Und es ist natürlich, dass er bei anderen Unwillen erregt. Noch öfter aber ist eine solche persönliche Überhebung gar nicht in der Absicht des Kritikers, wird aber, wenn er sich nicht ausdrücklich dagegen verwahrt, von dem übereilten Leser dafür genommen. Und da entsteht denn auf der Stelle die Klage über Mangel an Beurteilungskraft. Wenn also die Kritik einem Friedrich oder Bonaparte Fehler nachweist, so ist damit nicht gesagt, dass der, welcher die Kritik übt, sie nicht gemacht haben würde. Er könnte sogar einräumen, dass er in der Stelle dieses Feldherrn viel größere hätte machen können, sondern er erkennt diese Fehler aus dem Zusammenhang der Dinge und fordert von der Sagazität des Handelnden, dass er sie hätte sehen sollen. Dies ist also ein Urteil durch den Zusammenhang der Dinge und also auch durch den Erfolg. Aber es gibt noch einen ganz anderen Eindruck des Erfolges auf dasselbe, nämlich wenn er ganz einfacherweise als Beweis für oder gegen die Richtigkeit einer Maßregel gebraucht wird. Dieses kann man das Urteil nach dem Erfolg nennen. Ein solches Urteil nun scheint auf den ersten Anblick als unbedingt, verwerflich, und doch ist es wieder nicht so. Als Bonaparte 1812 nach Moskau zog, kam alles darauf an, ob er durch die Eroberung dieser Hauptstadt und das, was vorhergegangen war, den Kaiser Alexander zum Frieden bewegen würde, wie er ihn 1807 nach der Schlacht bei Friedland und den Kaiser Franz 1805 und 1809 nach den Schlachten von Austerlitz und Wagram dazu bewogen hatte. Denn wenn er den Frieden in Moskau nicht erhielt, so blieb ihm nichts als das Umkehren, das heißt nichts als eine strategische Niederlage übrig. Wir wollen davon absehen, was Bonaparte getan hatte, um nach Moskau zu kommen, und ob dabei nicht schon vieles, wodurch dem Kaiser Alexander der Entschluss zum Frieden gegeben werden konnte, verfehlt war. Wir wollen auch von den zerstörenden Umständen absehen, von denen der Rückzug begleitet war und die ihre Ursache vielleicht noch in der Führung des ganzen Feldzuges hatten. Immer wird die Frage dieselbe bleiben, denn wie viel glänzender auch das Resultat des Feldzuges bis Moskau hätte sein können, es blieb doch immer ungewiss, ob der Kaiser Alexander dadurch in den Frieden hineingeschreckt werden würde, und wenn der Rückzug auch keine solche Vernichtungsprinzipien in sich getragen hätte, er konnte nie etwas anderes als eine große strategische Niederlage sein. Ging der Kaiser Alexander einen nachteiligen Frieden ein, so gehörte der Feldzug von 1812 in die Reihen der Feldzüge von Austerlitz, Friedland und Wagram. Aber auch diese Feldzüge hätten ohne den Frieden wahrscheinlich zu ähnlichen Katastrophen geführt. Welche Kraft, Geschicklichkeit und Weisheit also der Welteroberer auch angewendet haben mochte, diese letzte Frage an das Schicksal blieb überall dieselbe. Soll man nun die Feldzüge von 1805, 1807 und 1809 verwerfen und um des Feldzuges von 1812 wegen behaupten, sie wären alle ein Werk der Unklugheit? Der Erfolg sei gegen die Natur der Dinge, und im Jahre 1812 hätte sich endlich die strategische Gerechtigkeit gegen das blinde Glück Luft gemacht? Das wäre eine sehr gezwungene Ansicht, ein tyrannisches Urteil, wofür man den Beweis bis zur Hälfte schuldig bleiben müsste, weil kein menschlicher Blick imstande ist, den Faden des notwendigen Zusammenhanges der Dinge bis zu dem Entschluss der besiegten Fürsten zu verfolgen. Noch weniger kann man sagen, der Feldzug von 1812 verdiente eben den Erfolg wie die anderen. Und dass er ihn nicht hatte, liege in etwas Ungehörigem, denn man wird die Standhaftigkeit Alexanders nicht als etwas Ungehöriges betrachten können. Was ist natürlicher, als zu sagen, in den Jahren 1805, 1807 und 1809 hat Bonaparte seine Gegner richtig beurteilt. Im Jahre 1812 hat er sich geirrt. Damals also hatte er Recht gehabt, diesmal Unrecht, und zwar beides, weil es der Erfolg so lehrt.